Was müssen wir tun, um das sechste und das neunte Gebot zu befolgen? Wir sollen oft von Herzen zu Gott beten, die allerseligste Jungfrau Maria, die Mutter der Reinheit, verehren, uns erinnern, dass Gott uns sieht, an den Tod, an die göttlichen Strafen und das Leiden Jesu Christi denken, das sind die geistigen, übernatürlichen Mittel, das Gebet, Betrachtung und auf der natürlichen Ebene unsere Sinne bewachen, die christliche Abtötung üben und oft mit der rechten Vorbereitung die Sakramente empfangen. Ja. Die christliche Abtötung im weitesten Sinne, Bewachung der Sinne und der Empfang schließlich der Sakramente wieder als übernatürliches Mittel oder ja, gemischt, aber im Wesentlichen übernatürlich wieder.